Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zur Sitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland. Es ist die 38. Vorstandssitzung heute am 26. Januar 2023. Wir beginnen mit etwas Verspätung um 20.35 Uhr. Wir sind beschlussfähig. Anwesend ist der Oberreichwald, die Vako, der Wilk, die Isan und Tatjana ist im Anlauf. Als erstes hätten wir das Protokoll der vergangenen Sitzung anzunehmen. Im Protokoll Zeile 33. Gibt es hier Einwände oder Gegenstimmen oder Enthaltungen? Dann ist das einstimmig angenommen. Hallo Tatjana. Hey. Und dann kommen wir sofort zu den Berichten des Landesvorstands und beginnen mit Wilk. Ja, guten Abend zusammen. Ja, ich habe nicht viel gehabt in den letzten 14 Tagen. Ich habe so ein paar Tickets bearbeitet, unter anderem zu den Bildungsfragen. Ich habe dann, weil wir letztes Jahr beim Bildungsfestival waren in Essen, da kam ein Ticket rein, da habe ich schon mal Kontakt aufgenommen, weil ich der Meinung bin, dass das immer ein guter Ort ist, um piratige Bildungspolitik zu präsentieren. Und schon mal signalisiert, dass wir da in irgendeiner Form teilhaben. Ansonsten habe ich mich mental nur auf die KV-Sitzung in Minden vorbereitet. Okay, danke dir. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten, könnt ihr gerne schon mal in den Sprechenraum kommen. Machen wir dann, wenn wir alle Berichte durch sind. Als nächstes bin ich dann dran. Moment. So, jetzt auch im Pad. Ja, ich habe mich um die Vorbereitung gekümmert für die KMV in Düsseldorf. Die Wiki-Seite ist fertig, die Einladungen sind fertig, die können dann also unsererseits versandt werden. Wir hatten eine AGÜ-Sitzung, ich war auf dem Stammtisch in Düsseldorf. Dann hatte ich hier noch so ein bisschen Kommunikation wegen der Auflösung des Kreisbüros in Witten. Und auch wegen einer KMV in Köln, wo es zurzeit auch keinen handlungsfähigen Vorstand gibt. Da habe ich aber noch keine Rückmeldung bekommen. Ja, ein bisschen Kleinkram, Tickets, Mails und Tagesgeschäft, Schatzmeisterei. Das war's von mir und ich übergebe an Obereichwald. Ja. Ich habe super viele Mails geschrieben, also wirklich die letzten beiden Wochen super viel, also über 50 verschiedene Personen. Ich war ein paar Mal in der RGS, habe die geputzt und einfach belebt, habe noch ein bisschen Koordination und Kommunikation wegen Lützerath und dem Ausweichcamp in Kallenberg gehabt. Da werde ich wohl jetzt am Samstag auch noch mir das Ausweichcamp mal anschauen. Ich war in der Team PolGF, ich war in der AGÖA, habe auch dann in dem Rahmen die Landeswebseite auf Wunsch auf der Startseite nochmal ein bisschen verschönert bzw. Aktualisiert. Ich habe Telefonate geführt und dank tollen Tickets im Request-Tracker habe ich jetzt die Ehre, am Samstag in Köln Altplakate abzuholen. Wie gesagt, ich habe ganz viele Tickets bearbeitet und ganz viel Spam gelöscht. Ja. Soweit von mir. Danke dir. Der Bali ist nicht da, der Daniel ist nicht da. Dann wären wir schon bei Tatjana. Ja, hallo zusammen. Ich habe in letzter Zeit mehrere Mitgliederanfragen bearbeitet. Da ging es vor allem um die Lust, mal wieder KPTs zu machen. Und da der Lothar total der tolle Typ ist, wirklich, der hat uns auch mit aktuellen Daten versorgt, aber jetzt bitte nicht alle auf einmal. Und ansonsten auch noch ein bisschen Mitgliederverwaltung, Austritte, Umzüge und so weiter. Danke dir. Und die Sann? Ich war letzte Woche beim Team PolGF Ich war auch bei der AGÖA, wo wir ganz viele tolle Dinge besprochen haben. Ich habe Social Media gemacht und ein paar Tickets geschubst. Und ja, schöne Grüße von der Spamfront an Fabian. Okay, danke. Gibt's Fragen, Anmerkungen? Ich habe eine Frage an dich, Tatjana. In der Schatzmeister-Queue ist ein Antrag auf Beitragsminderung. Müsste der nicht eigentlich zu euch in die Verwaltung? Ja, schiebt in meinen Verwaltungsmitglieder. Alles klar. Ich ordne dir das dann direkt zu, ne? Jo, danke. Danke dir. Gut, wenn wir weiter keine Fragen haben, kommen wir zum Bereich Statistik. Mitglieder, Tatjana sagt jetzt gerade, gibt es was Neues? Ja, also wir haben neue Daten, aber ich habe es noch nicht geschafft, die einzutragen. Ich lade es zum nächsten Protokoll nach. Okay, dann mache ich mal weiter mit den Finanzen. Ja, Barkassenbestand habe ich vergessen, Martin zu fragen. Das ist jetzt noch aus Oktober, vielleicht 403 Euro. 176,61 Euro waren es. GLS-Girokonto haben wir 12.446,19 Euro. Zinsertragskonto unverändert 29,99 Euro. Sparkasse Mülheim Girokonto haben wir jetzt endlich mal aufgelöst, Ende Dezember. Das können wir dann auch aus der Protokollvorlage rausnehmen. Das Geld ist dann an das Konto der Stadtsparkasse Düsseldorf gegangen. Da haben wir somit jetzt 64.219,47 Euro. Und auf dem Renditenkonto 188.175,70 Euro. Die VKV-Kontostände mit Stand Mitte Dezember findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de/kontostände/. Gibt's Fragen oder Anmerkungen? Dann machen wir weiter mit den Terminen. Da haben wir jetzt am Samstag, 28. Januar, die Kreismitgliederversammlung in Minden-Lübbecke. Da wollte nach meinem Stand, wollten Birk und Bali da teilnehmen, richtig? Ja, das ist richtig. Ich bereite mich vor. Technik habe ich selbst zusammengestellt. Also ich habe ja den ominösen Drucker mit Batteriebetrieb noch in der Arbeit und werde mich dann um 10.30 Uhr durch das lange, große Ostwestfalen Richtung Norden bewegen. Tatsächlich brauche selbst ich knapp eine Stunde bis Minden. Okay, dann haben wir am 11. März die Kreismitgliederversammlung in Düsseldorf. Da könnten die Einladungen dann raus, Tatjana. Sonntag. Ja, super. Die Düsseldorfer Piraten wollen nämlich dann nochmals circa 14 Tage vorher eine Erinnerung schicken per Post. Da wirst du wahrscheinlich dann auch nochmal eine Anfrage von Amsel bekommen bezüglich der Daten. Okay, ich mache das schon mal soweit fertig und kann Sonntag schon mal die Einladung euch schicken oder das regeln. Super, danke dir. Da habe ich den Uwe Eichwald überredet, zu der KMV in Düsseldorf zu kommen. Vielleicht findet sich ja noch jemand aus dem Landesvorstand. Ich bin natürlich auch da, aber nicht wirklich als Landesvorstand. Okay, und dann haben wir vom 22. bis 23. April den ersten Landesparteitag in diesem Jahr in Bielefeld und mit Vorstandswahlen. Haben wir sonst noch was vergessen? Gut, alle Termine, wenn ich nicht vergesse, sie einzutragen, findet ihr auch auf unserem Kalender auf der Webseite der Piraten NRW. So, kommen wir zu den Anträgen. Da haben wir keinen neuen, aber wir haben hier noch diese Anfrage aus Witten gehabt vom letzten Mal. Ähm, Ich hatte euch ja die Nachricht vom Erik geschickt bezüglich der Dinge, die da jetzt noch in dem Wahlkreisbüro sind und die bis zum 31. Januar raus müssen. Einiges wurde jetzt privat untergebracht, aber für den Rest haben sie keinen Platz. Da müssen wir jetzt irgendwie helfen. Freiwillige vor. Bis zum 31. war schwierig. Weiß jemand, der Daniel hatte sich erkundigt nach zusätzlichem Stauraum in Essen. Aber so genau habe ich das nicht verstanden. Ja, ich glaube, er und Bali hatten ja dann gesagt, dass ein größeres Lager statt der zwei kleinen angemietet werden soll, aber wie genau der Stand ist, weiß ich jetzt auch nicht und beide ja leider nicht da. Ja, okay. Ja, müssen wir versuchen, das irgendwie über den Telegram-Chat rauszubekommen. Elder, du hast nicht zufällig Zeit, da hinzufahren, um was abzuholen? Das kriege ich leider nicht mehr hin, sorry. Wann war das? Bis zum 31. Ist egal an welchem Tag oder haben die nur bestimmte Daten? Ja, du müsstest dich mit dem Stefan absprechen. Der hat jetzt den Schlüssel. Der müsste dich irgendwie reinlassen. Ich habe jetzt auch noch mal nachgefragt, wie viel das genau ist. Es hieß ja ein Pavillon und Werbemittel. Wie viel Platz das in etwa wegnimmt. Ich habe da aber noch keine Antwort bekommen. Das wäre sehr wichtig zu wissen, weil wenn ich das nicht in ein Auto reinpacken kann, dann kann ich das auch nicht abholen. Ja, okay. Aber zur Not könnten wir ja, du bist ja, ne, du bist noch keine 21, ne? Wieso? Mietwagen. Ich würde einen Mietwagen sogar bekommen, ja. Also über Carsharing in Düsseldorf. Ja, okay, weil sonst würden wir halt eben so ein Caddy oder sowas finanzieren, ne? Ja, aber da ist es dann ja noch dringend, dass die Sachen auch sofort irgendwo hin müssen, ne? Also ich meine, Obereichwald kann in seinem eigenen Wagen wie vielleicht ein paar Tage spazieren fahren, aber bei einem Mietwagen. Das ist das Auto meiner Eltern. Die finden das nicht lustig, wenn da was drin liegt. Also ich denke, also für mich ist es halt tatsächlich zu weit. Die Menge ist entscheidend zu wissen, weil zur Not können wir auch kurzfristig noch Platz organisieren für 4 Wochen. Ich hatte ja die Idee, dass wir unsere Kopfplakate tatsächlich recyceln. Ich könnte da morgen auch mal die Agentur ansprechen, wie das aussieht. Und ich könnte vielleicht organisieren, dass wir Anfang der Woche die Recycling organisieren. Und dann hätten wir schon mal, ja, ich sag mal so 1500 Plakate, die wir entsorgen können und dementsprechend den Platz mehr. Okay, Obereichwald, hast du die Telefonnummer von Stefan, Frau Gräfe? Ich war bestimmt, ich kann kurz gucken. Ich guck mal kurz, aber auf jeden Fall wichtig wäre tatsächlich, wie viel, ob das in ein normales Auto reinpasst, also ich sag mal so, im Zweifel kann ich das auf jeden Fall hier bei mir in der Garage oder in meinem Zimmer zwischenlagern. Ich hatte in der Garage auch wochenlang Plakate rumliegen und das hat niemanden interessiert. Es wäre halt nur wichtig zu wissen, ob ich mit einem normalen Auto, also SUV, da hinkomme und das reinpacken kann oder ob ich vielleicht noch einen Anhänger oder einen Transporter brauche. Ja, also ich habe euch die Nachricht ja auch geschickt, die ich bekommen habe. Für mich hört sich das ehrlich gesagt so an, als wenn das in ein Auto passen könnte. Aber der Stefan müsste Bescheid wissen. Den Erik habe ich gefragt, wie gesagt, da habe ich noch keine Rückmeldung. Da kann ich noch mal drängeln nachher. Wenn du die Telefonnummer nicht hast, sag noch mal Bescheid, dann schicke ich dir die nachher. Ich hab die, aber du willst jetzt nicht, dass ich den anrufe, oder? Nein, nicht jetzt. Okay. aber du müsstest ja mit ihm irgendwie dann eine Zeit ausmachen. Ja. Ja, kriege ich hin. Ich denke mal, also Samstag, wobei, nee, Samstag habe ich dann das Auto schon voll mit den Sachen aus Köln. Ich versuch's mal am Sonntag. Okay, super. Gut, also beschließen können wir da jetzt nicht wirklich was. Letztendlich, wenn wir es irgendwo unterbringen müssten, wo Kosten oder zusätzliche Kosten entstehen, dann ja, dann müssten wir halt da einen entsprechend schnellen Antrag im Umlauf machen. Gut. Das war es dann auch mit den Anträgen. Dann hatten wir Umlaufbeschlüsse, und zwar einmal ein Antrag auf Reisekostenübernahme vom Weichwald, ein Budget von 300 Euro, um zum Landesparteitag in Sachsen-Anhalt zu fahren am 25. März. Den Antrag haben wir angenommen. Oh, das war es auch schon. Komisch, mir war so, als hätten wir noch einen Mitgliedsantrag gehabt. Na gut, dann nicht. Okay, Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es etwas zu berichten? Gerne auch aus dem Zuhörerraum. Oh, nicht so viel. Okay, da machen wir weiter. Sonstiges Wichtiges. Da haben wir noch vom letzten Mal, dass die Anfrage aus Bremen bezüglich Wahlkampfhilfe, also Bremen-Bremerhaven war das ja genauer gesagt. Wilk, ich glaube, da wolltest du mal gucken, ne? Ja, das stimmt. Ich muss da erstmal jemanden erreichen. Mache ich gleich. Dann können wir es auch hochbringen. Es ging ja darum, dass wir Wahlkampfmaterial dorthin bringen. Also nicht so mit Bargeld, sondern eher tatsächlich die nicht gebrandeten Sachen, die wir haben, hochbringen, ne? Ja, genau. Obereichwald, sind die anwesend in der PolGF-Sitzung, dass man da mal fragen kann? Bremen? Ja, oder Bremerhaven? Weder noch. Und ich, da ist auch mal ein Ansprechpartner, glaube ich, angegeben. Also die waren, seitdem ich denken kann, noch kein einziges Mal da. Die Manuela Langer ist jetzt in Bremen, im LV. Die würde ich eventuell mal fragen. Das sollte aber vielleicht jemand anders übernehmen. Ja gut, wir schauen erstmal, was wir an Wahlkampfmitteln anbieten können. Und wenn das jetzt nicht so viel ist, können wir ja nochmal überlegen, ob wir da noch irgendwie anders finanziell unterstützen. Gut, dann hatte ich nochmal unter Sonstiges Wichtiges diese Frage wegen dem NRW-Flyer, Tatjana. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich meine, ihr wollt den ja in erster Linie haben für Recklinghausen. Jetzt gäbe es halt die Möglichkeit, den, ich sag mal, vom Design her etwas aktuelleren, den wir im Wahlkampf hatten. Einfach, da muss ja im Grunde nur oben das Landtagswahl NRW weg, dann könnte man den nachdrucken. Oder aber ihr sagt, dass speziell das, was da in eurem Flyer drin steht, da ist ja auch noch ein Mitgliedsantrag und die Themen sind natürlich ein bisschen anders, ist euch speziell das Wichtigste, dann geht es natürlich nicht. Also ich habe gerade den Landtagswahlflyer nicht im Kopf, ob wir da dann auch vielleicht am Text was machen müssten. Es geht halt darum, dass wir zum 1. Mai was haben möchten, wo nicht mehr Landtagswahl draufsteht. Und halt, was thematisch gut ist, wir fanden die Idee mit dem Mitgliedsantrag aus BAVÜ ganz witzig. Also es ist als Vorlage diente quasi der Flyer von BAVÜ mit den NRW-Themen. Wenn ihr jetzt sagt, das kriegt man gestalterisch super gut hin, gerne. Also ich würde das halt nochmal auch mit den anderen im VKV kurz bequatschen, weil das Design ist ja auch ganz cool, was wir zur Landtagswahl hatten. Also es geht halt nur darum, dass wir zum 1. Mai etwas haben, wo eben nicht mehr Landtagswahl draufsteht. Ja, der NRW-Flyer müsste irgendwo bei uns in der Cloud sein. Kann ich mal gucken. Ich habe den sonst auch noch hier. Ich stöber mal. Wenn du den nicht findest, sag nochmal Bescheid. Bei der Cloud weiß ich immer nicht, wer welche Zugänge wo hat. Das ist bestimmt bei den Kreativen irgendwo in der Cloud. Ja, also ich glaube, wir haben auch noch ungefähr mehrere hundert von den, ein paar hundert von den Flyern auch noch, nur die sitzen im Mail. Also der, den wir haben, den habe ich ja hier. Das war halt vom Design her mit diesen lilanen Bildchen, die wir auch auf den Plakaten hatten. Und der Text ist fast 1:1 aus dem Wahlprogramm und ja, mit den Themenschwerpunkten, die wir halt zur Landtagswahl hatten. Zukunft gemeinsam bauen, Teilhabe ist wählbar, Zukunft ohne Überwachung, Pflegestärken, Wahlalter 14, BGE für alle. Ach, und digital leben lernen, sorry, da ist noch eine Seite, und keine Kohle für die Kohle. Ich gebe das auf jeden Fall mal in unsere VKV-Gruppe. Okay. Gut, dann haben wir noch Lützerath als Dauerthema in unserem Pad. Ich habe das mal geändert, weil die Außenstelle, die Landesgeschäftsstelle gibt es ja in der Form nicht mehr. Gibt es sonst irgendetwas Neues zu berichten, Fabian? Ich glaube nicht. Ah, du hattest ja erzählt in der AGÖ-Sitzung, dass vor 10 Tagen, wo die große Demo war, dass da ja auch einige Piraten mit vor Ort waren. Ja, wir hatten dazu ja noch eine Pressemitteilung geschrieben bezüglich Polizeigewalt. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich schätze, dass da noch weitere, auch größere Aktionen geplant werden. Okay. Haben wir sonst noch was Sonstiges, Wichtiges? Gut, wir haben noch einen NÖ-Teil. Und unser nächster Termin ist in 14 Tagen, das ist der 9. Februar um 20.30 Uhr, wieder hier in Mumble. Ich beende dann die öffentliche Sitzung um 20.58 Uhr. Vielen Dank.